Deutschlandfunk. Hörspiel. Wir bringen heute den zweiten Teil eines Hörspielklassikers aus dem Jahr 1955, der Sechste Gesang von Ernst Schnabel. Ernst Schnabels Sechster Gesang ist eine moderne Aneignung der Odyssee und ein opulenter Roman für den Funk. Im sechsten Gesang seiner Odyssee erzählt Homer, wie Odysseus als Schiffbrüchiger auf die Insel Scheria gespült wird. Die Königstochter Nausikaa entdeckt den Schlafenden am Strand und bringt ihn an den Hof ihres Vaters Alkinoos. Dort trifft in Ernst Schnabels moderner Version der Dichter Homer bei der Suche nach Material auf seinen Helden. Aber dieser Odysseus ist nicht mehr derselbe, von dem der Mythos einst erzählte. Vielmehr sieht sich der unglückliche Heimkehrer aus Troja plötzlich konfrontiert mit seiner eigenen Legende. In der Inszenierung von Gerte Westphal sind Matthias Wiemann und Will Quadflieg und viele andere große Stimmen zu hören. Die Komposition lag in den Händen von Hans-Werner Henze. Den dritten und letzten Teil bringen wir am kommenden Samstag zur gewohnten Hörspielzeit. Der sechste Gesang. Roman für den Rundfunk in drei Abenden von Ernst Schnabel. Musik Hans-Werner Henze. Regie Gerd Westphal. Zweiter Abend. Es war kurz vor dem Morgen. Die Insel lag in der schönsten Muschel aus morgendlichem nach großem Regendunst. Ganz in der Höhe, da, wo die Muschel immer einen Spalt lässt für das Auge, das herabschaut, stand noch ein Stern, der letzte, flirrend im Vergehen. Nausikaa hob den Kopf aus dem Gras. Weißt du, dass Dümas von dir sagt, du seist ein Pirat? Wann hat er das gesagt? Er sagt, du hättest gestern versucht, ihn zu überreden zu einem Zug nach Kreta und Ägypten. Ist das wahr, Odysseus? Ja. War es dir ernst damit? Ja. Gibt es in Kreta wirklich so viel Gold, wie du gesagt hast? Doch, ich glaube es. Also bist du wirklich ein Pirat? Nun, wenigstens kein guter. Ich habe nirgendwo einen Schatz vergraben, Nausikaa. Du hast alles verloren, als dein Boot unterging. Das war nicht viel. Ich habe immer alles verloren, gleich an Ort und Stelle. Dümas hat gesagt, du hast uns einen Piraten in die Stadt gebracht, Nausikaa. Hast du dich geschämt? Nein. Weiß es dein Vater? Ich glaube es. Schau, jetzt ist der letzte Stern auch verschwunden. Siehst du ihn noch? Nein. Mir ist immer, als kehrte ich heim, wenn morgens der letzte Stern verlischt. Und mir ist so, wenn ich abends am Himmel den ersten finde. Das Morgenlicht nahm zu an Helligkeit. Es wurde gelb und rosig und fraß den Dunst der See. Hat der Kurzsichtige mit dir geredet? Ja. Auch mit dir? Er hat es versucht. Du hast ihm nicht geantwortet? Nein. Sag, will er, dass du heute Nacht heimkehrst nach Ithaka? Er scheint es zu erwarten. Und du? Nausikaa. Was? Willst du, dass ich bleibe? Wir denken an etwas Verschiedenes, wenn wir vom Heimkehren reden. Warum fragst du mich? Ich habe dich nur gefragt. Odysseus verließ die Insel auch nicht in der dritten Nacht. Von Abreise war überhaupt nicht mehr die Rede. Alkinoos hatte den Abend unternehmungslustig vorbereitet. Ein Ochsenkalb war geschlachtet worden, zyprischer Wein kam auf den Tisch, ein Import, den er seit langem für große Gelegenheiten in seiner Kellergrotte aufbewahrte. Die Schar der Gäste war auserlesen. Dymas war gekommen, sein Vertrauter, Demodokos, sein Stolz, Phernatekton, Polyneos, der dicke Naubolos und wie sie alle hießen. Man aß. Laodamas mit dem Weinkruge kam nicht zur Ruhe und das Gespräch drehte sich um Schiffe. Odysseus versuchte zu erfahren, was es mit dem Ruderwerk der phäakischen Galeeren auf sich habe, die sich so sicher, leicht und haargenau steuern ließen, dass es hieß, ein Gedanke schon vermöchte sie zu lenken. Naubolos, der an einem Knochen kaute, warf sich plötzlich über den Tisch. Odysseus, sag mal, du hast Ithaka in 10 Jahren nicht erreichen können? Odysseus sagte ruhig, nein, es gelang mir nicht. Auch damals nicht, als Gott Aiolos dich heimschickte? Gott Aiolos. Ach, sagte Odysseus, er war in Wahrheit nur ein Hafenmeister zweiter Klasse. Ein Trottel eigentlich. Ihr kennt den Typ ja, der in den kleinen Häfen amtiert und sich wichtig macht. Sie tun bürokratisch, weil sie kaum schreiben können und infolgedessen vor Papier Angst haben. Sonst aber sind sie gute Kerle. Aber er hat dich heimgeschickt. War es nicht so? Odysseus erwiderte, er hatte eine Nase für Wetter, aber in unserem Falle hat er sich geirrt. 3 Wochen Sturm, mehr hat es uns nicht eingebracht. Danach lagen wir wieder fest in seinem Hafen bis zum Frühjahr. Von Kosira seid ihr dann nach Ayaya gegangen. Man hat euch dort gesehen? Zuerst segelten wir nach Telepylos, sagte Odysseus. Aber in Ayaya wart ihr doch auch? Ja, sagte Odysseus, auch in Ayaya. Aber das war später. Da mischte sich Alkinoos mit ein. Er bat Odysseus, ihm von Ayaya zu berichten, und Odysseus begann, zögernd, als habe es seine Mühe aus einem Wirrwarr von Erinnerungen und vielen Schatten, den einen herauszufinden und, was sich an ihm festgesetzt hatte im Laufe der Jahre, von ihm abzustreifen. Sie waren von Telepylos gekommen, so begann er mit ihrem letzten Schiff. Nach kurzer Seefahrt landeten sie in Ayaya. Das heißt, um es genau zu sagen, sie liefen den geschützten Hafen der Stadt nicht an, sondern zogen ihr Schiff in einer flachen, dschungeligen Schilfbucht auf den Strand. Sie trauten sich an diesem Abend nicht mehr, neuen Abenteuern in den Arm zu laufen. Sie waren ja geschlagen, ein letzter Haufe, wund. Sie machten im Schilf ein Feuer, das brannte die Nacht hindurch und versenkte wenigstens die ärgsten der sirrenden Moskitos. Sie lagerten sich im Röhricht und schliefen. Naubolos, der kein Auge von ihm gelassen hatte, warf jetzt ein... Ihr wart die Letzten? Ein einziges Schiff noch? Wo waren denn die anderen geblieben? Man hatte uns in Telepylos überfallen. Mein eigenes Schiff entkam als einziges. In Telepylos? Ein Streit erhob sich nun am Tische zwischen Tekton und Naubolos vor allem, ob man sich einen solchen Fall von Strandräuberei und Wegelagerertum je vermutet habe, ausgerechnet von den Leistrygonen. Und Odysseus schwieg dazu. Der Streit zog sich hin, bis Alkinoos ihn unterbrach. Naubolos, weißt du überhaupt, wo Telepylos liegt? Der Dicke zog den Kopf ein. Demodokos sprang seinem Herrn bei. Er erzählte nun seinerseits die Geschichte vom Anschlag der Leistrygonen auf die Flotte des Odysseus, vom Überfall und Menschenfresserei sogar, so wohl im Bilde, in seinem eigenen Bilde und ganz mit sich im Reinen, als genüge allein schon seine Kenntnis von der Sache, die Wahrheit der schlimmen Episode zu beweisen, dass Odysseus verwundert und heimlich lachend schwieg und ihn nur einmal korrigierte, als Demodokos behauptete, die Leistrygonen hätten 12 seiner Schiffe in den Grund gebohrt. 11, warf Odysseus ein. Ich hatte im ganzen Jahr nur 12 gehabt. Aber Demodokos überhörte seinen Einwurf und fuhr fort, den Gästen zu berichten, was dem Odysseus schließlich nun nach seiner Ankunft in Aiaia widerfahren war, bis er Circe traf, die göttliche Zauberin oder zauberische Göttin, wenn man es wirklich wörtlich nehmen wollte, und was er mit ihr erlebte, der Tochter des Helios und Enkelin, soviel man wisse, des anbetungswürdigen Ozeans. Und Odysseus ließ ihn reden. Er hörte zu mit halbgeschlossenen Augen und fühlte sich seltsam und sonderbar, einsam wie ein bestaunter Monolith. Und wieder fühlte er sich schrumpfen, klein und puppenhaft werden, übersichtlich mit einem Male. Und während er nun hörte, wie Wahrheit und die ungefügen, übertriebenen Versuche seiner Gefährten von früher, Wahrheit glaubhaft zu berichten in all ihrer rätselvollen und erschreckenden Spinnenhaftigkeit, während er also sah, wie Wahrheit und die Kapitulation vor der Wahrheit sich vermengten, vermischten, einander ganz durchdrangen und so die unerhörteste Schiffer- und Räubergeschichte zu Wege brachten, sagte es immerzu nur hinter seinen Augenlidern: Das bin ich. Das bin ich. Alte Geschichten, alte Geschichten. Warum holt ihr sie noch einmal jetzt hervor? Sie wurden so oft erzählt, damals, später, zu jeder Zeit, dass sie wie Glaskugeln geworden sind, so hart, bunt, durchsichtig und ganz glatt. Kinder spielen damit, sodass es nur eine Frage der Zeit noch ist, wann sie verloren gehen. Darauf warte ich. Denn ich bin es müde geworden, noch immer Odysseus zu sein. Ich bin müde. Es ist purer Widerspruch, wenn ich jetzt rede. Ich erzähle aus Protest. Schaut euch nur an, was Demodokos aus Circe gemacht hat. Dabei war es gar nicht weit von Scheria bis Aiaia. Eine Sache von 5-6 Tagen bei rechtem Wind. Aber eine Entfernung offensichtlich groß genug, um die Scharfsicht schon einzutrüben und Menschen wie Götter erscheinen zu lassen. Circe, Tochter des Helios, Enkelin des Ozeans, dass ich nicht lache. Und ich lache aus Sympathie für Circe. In Wahrheit war sie von bedenklicher Herkunft. Man sprach nicht gern darüber. Dabei verdankte sie gerade ihren nicht recht ordentlichen Umständen ihre wahren Vorzüge, ihre Natürlichkeit zum Beispiel, ihr fast weises Verständnis für die Schwächen anderer, ihren Humor bei so jungen Jahren, den sonderbaren Hexensinn, der ihr erlaubte, mitunter ein wenig wahrzusagen. Sie sah die Zukunft für ein Land im Blauen an, genauso deutlich in den Einzelheiten, so unumstößlich auch und durchaus begehbar wie das Land Vergangenheit. Sie schätzte mich nicht ab, wenn sie mir aus der Hand las. Es war vielmehr, als entsenne sie sich meiner Zukunft. Und sie sagte auch, wenn man vom Zukünftigen nur wenig wisse, so läge das ganz einfach daran, dass es allgemein am Mut fehle, sich darin umzutun. Sie besaß alles, was bei Leuten, die man für gewöhnlich nicht recht ordentliche Personen nennt, so häufig anzutreffen ist. Alles und noch etwas mehr. Sie war vornehm. Alles in allem Tochter der Götter, oh nein, aber ein göttliches Geschöpf, das will ich gelten lassen. Doch um mit dem Anfang zu beginnen, der in dieser Sache seine entscheidende Rolle gespielt hat. Wir lagen im Schilf. Das Feuer brannte. Ein giftiger Sirrgesang von 100.000 Mücken war in der Luft. Ich allein schlief nicht. Ich trug Schilfrohr herbei und näherte das Feuer. Ich saß da und schaute in die Flammen. Und ich fragte mich, wie geht es weiter? Und kann es überhaupt noch weitergehen? Wir waren der Rest eines Heeres. Wir waren geschlagen und zerschunden. Wir wagten uns nicht mehr in einen ordentlichen Hafen. Dabei war es viel weniger eine Schlacht gewesen, was wir in Telepylos erlebt hatten, als Scheinüberfall und Verrat. 11 Schiffe und 550 Mann, die nicht mehr weiter wollten, verrieten mich. Mein Schiff als einziges lief aus, als die Laistrygonen über uns herfielen. Ich bin entkommen, dachte ich zuerst, bis mir dann einfiel. Es war alles abgekartet mit meinen Leuten. Ich bin nur ausgesperrt. Ich war heruntergekommen, das war's. Es ist die allerdunkelste von allen Nächten gewesen, die ich mit meinen Gefährten durchgemacht habe. Wir hatten keinen Proviant mehr, kaum Wasser noch. Was wird uns morgen zustoßen? So war die Nacht. Alle schliefen, ich war allein. Am anderen Morgen sagte ich den Leuten, Sie sollten fischen gehen. Ich selbst versuchte, die Gegend auszukundschaften. Dschungel und Röhricht überall. Erst nach Stunden gelang es mir, mich zu dem Berg durchzuschlagen, der das Rückgrat des unsicheren Geländes bildete. Ich sah die Stadt nicht, aber ich fand Wasser. Kurz darauf lief mir ein riesenhafter Hirsch über den Weg, den ich tötete. Ich weidete ihn aus und schleppte ihn zum Lager. Es war Nacht, als ich endlich eintraf und den Lagerplatz am Feuer leer fand, bis auf 5, 6 Mann. Die sagten mir, es gäbe hier keine Fische und die anderen seien losgezogen auf eigene Faust. Sie hätten den Hunger nicht länger ausgehalten. Ich biss mir auf die Lippen und versagte mir, mich zu wundern. Es war doch nur natürlich, dass der Rest eines schmählich geschlagenen Heeres nun auch noch schmählich auseinanderlief. Am anderen Tag sind Einzelne dann zurückgekehrt. Sehr einsilbig. Und ich fragte nicht. Es war ganz deutlich, dass sie etwas zu verschweigen hatten. Und sie kamen auch nur, um für einige Stunden zu schlafen. Danach verschwanden sie wieder, einer nach dem anderen, im Schilf. Kurz am dritten Tage griff ich mir Eurylochos. Ich fragte ihn, was hier vorgehe. Und Eurylochos gestand, dass einer den Uferpfad in die Stadt gefunden habe und dass diese Stadt vergnüglich sei. Wo treibt ihr euch herum? Oh, wir haben uns mit den Leuten aus der Reiterkaserne angefreundet. Es gibt da eine feine Truppe, ein starkes Kontingent der Kavallerie, die in Anxur liegt. Wir trinken mit ihnen. Sie halten uns frei. Und einiges Bargeld hat der eine oder andere von uns ja auch noch. Damit verschwand auch er. Ich selbst habe noch einige Tage gewartet, bis ich mich schließlich ganz allein gelassen fand bei meinem Schiff. Es war eine Mondnacht, als auch ich mich auf den Weg machte. Ayaya erwies sich als eine reiche Garnisons- und Hafenstadt. Noch um Mitternacht herrschte Leben in den Straßen. So machte es mir keine Mühe, mich zur Kaserne durchzufragen, die am Ende der Rue du Dragon lag. Der Posten ließ mich nicht ein, aber er sagte, ich würde meine Leute da unten finden. Da unten, das war eine lange Reihe heller Fenster in einem großen Hause. Ich fand eine Rossschlechterei darin untergebracht, mit einem Pferdekopf über dem Schaufenster. Daran schloss ich ein Bistro, über dessen Tür in großen Lettern zu lesen stand, zum Paradies der Pferde. Ich trat ein. Im ersten Raume fand ich nur einen riesigen kastrierten Mohren, der mich aufhalten wollte, aber ich schob ihn beiseite und trat in den zweiten ein, ein tiefes, kellerartiges Gewölbe, in dem ich in der Tat alle meine Leute wiedersah. Sie waren betrunken. Sie lagen sich mit den Husaren in den Armen. Sie hatten Straßenmädchen bei sich, junge Dinge aus dem Ausland, eine gewiss hübscher als die andere. Es wurde sofort still, als man mich sah. Alle starrte zur Tür. Pyramides schob sein Mädchen sacht vom Schoß. Da stand von hinten Elpenor auf, torkelte auf mich zu, blieb stehen und machte eine läppische Verbeugung. Ordnung! Achtung für den Admiral! Die Stille wurde nervös davon. Nur Elpenor in seinem Zustand merkte es nicht. Er fing vielmehr an, mir die Anwesenden vorzustellen. Dies, so sagte er, und er machte dabei mit der Hand eine weit ausholende Bewegung durch den ganzen Raum, dies seien sie selbst, wenn er sich recht entsinne. Dazwischen, mein Admiral, könne ich einige Freunde gewahren. Bewährtes Reitervolk aus der Kaserne, eine wahre Zentaurenschaft. Und schließlich beobachte ein erfahrenes Auge womöglich noch einige Damen hier und dort, deren Namen man der Einfachheit halber und um Verwechslungen zu vermeiden auf der Wand verzeichnet habe. Und wirklich stand da groß mit Kohle auf den weißen Kalk notiert Smyrina, Aegle, Maria, Asselina. Wer ist denn Asselina? Fragte ich, um sein Geschwätz zu unterbrechen. Von der Seite des Eurylochos erhob sich schüchtern eine blonde 17-Jährige. Sie schlug die Augen nieder und wurde rot. Eine bezaubernde Eselin. Ah. Und wer ist Eos? Sie hatte mit der Rosenfingerigen nichts gemeinsam als die bemalten Fingernägel. Im Übrigen war sie eine derbe, voluptöse Person, bei der Lust und Liebe sich hinter Frechheit verbargen. Guten Abend, sagte ich. Und Circe las ich von der Wand. Circe! Es wurde wieder still. Man rutschte mit einem Male betreten auf den Sitzen hin und her. Circe, weißt du, mein Admiral... Da kam von der anderen Tür her eine schöne Stimme, etwas heiser, als gingen im feinsten Samt die Worte leise gegen den Strich. Ich bin Circe. Und du bist der Admiral. Ich fuhr zusammen und ich sagte... Ich bin Odysseus. Und über den Samt hin sprach es... Wir sagen Herr Admiral, wenn wir von dir reden. Ich bin Circe in den nächsten Tagen mehrfach begegnet. Ich hatte mein Schiff genauer untersucht und bemerkt, dass es durchaus nicht ohne Schaden das Lästrigonen-Abenteuer überstanden hatte. Es war auch möglich, dass die eine und andere böse aufgesprungene Fuge von den Felsen herrührte, die Polyphem hinter uns her ins Meer geworfen hatte. Kurz, ich hatte jetzt täglich in der Stadt zu tun, um Tauwerk, Werk und Teer und anderes zu beschaffen. Da sah ich Circe wieder. Sie war liebenswürdig und unterhaltsam, wann immer ich sie traf. Schiffsvolk hat ihr Geschichten aus aller Herren Länder zugetragen. Ihr war bekannt, wo der Berg Ida gelegen war und wer die Väter von Ledas vier berühmten Kindern gewesen waren. Mit einem Wort, sie wusste Bescheid. Und sie konnte, worauf nicht viele Frauen sich verstehen, sie konnte zuhören. Es war ein Spaß, sich mit ihr zu unterhalten. Beim zweiten Male bemerkte ich, dass sie mich manchmal unterbrach, wenn ich erzählte, und sich gewisse Passagen wiederholen ließ, als wäre sie dabei, sich Einzelheiten zu notieren. Und ich fragte sie eines Tages, weshalb unterbrichst du mich so oft? Oh, stört es dich? Durchaus nicht, aber es ist eine seltsame Angewohnheit. Da gestand sie mir, dass sie spiele. Und zwar Theater, wie sie sagte. Das überraschte mich. Aber noch viel verwunderlicher war zu erfahren, wie das vor sich ging. Ein Mann aus Kreta, so erklärte sie, hatte sich vor Jahren bei ihr aufgehalten für einige Wochen. Sie hat ihn am Hafen aufgelesen, verstört und im erbärmlichsten Zustande. Sein Sohn war umgekommen während der Reise. Beim Fliegen, wie er sagte, die Sache war nicht recht verständlich. Circe half ihm. Es muss sich um eine bedeutende Person gehandelt haben, erfahren in vielen Künsten. Ein Mechaniker und Erfinder, und ehe er weiterreiste nach Sizilien, machte er ihr ein selbstgefertigtes Geschenk. Eine Sache, die er Theater nannte. Ein Stück Welt gewissermaßen. Für winzige Personen und die beweglichsten Geschichten. Was Wunder, dass ich das Mirakel sehen wollte. Und Circe nahm mich mit nach Hause. Da stand es, das Wunder. Ein Gestellchen, bespannt mit Glanzpapier. Es hat ein ziemlich großes Fenster in der Mitte. Circe verschwand hinter der Maschine und wenig später erschien mit einem Male ein kleiner Mensch im Bühnenfenster, verneigte sich vor mir und sagte seinen Namen. Ich bin Minos. Ich fand keine Worte. Circe sagte mir, Minos müsse ein König in Kreta gewesen sein. Der Erfinder habe ihr viel von ihm und seiner Familie erzählt, auch von Pasiphae, der Königin, und im selben Augenblick spazierte auch Pasiphae auf die Bühne. Es war eine allerliebste Sache. Und ich brauchte einige Zeit, bis ich gewahrte, dass ich nicht Zeuge eines echten Wunders war, sondern nur einer kunstreichen und genialen Maschinerie. Die Personen hingen nämlich mit all ihren Puppengliedern an feinen Fäden, mit denen kaum sichtbar allerdings Circe hantierte. Ich war begeistert. Und ich sagte aus vollem Herzen ja, als sie mich fragte, ob sie mir ein Stückchen vorspielen sollte. Es begann. Und nun war es doch wieder wie ein Wunder. Ich vergaß die Fäden, ich vergaß Circe, ich vergaß mich selbst. Ich kam nun jeden Tag in die Rue du Dragon und sah ihr zu, sah ihren Puppenstückchen zu. Und eines Tages wurde ich gewahr, dass ich ihr selber zuschaute. Es war, als schaute ich durch das Theaterfenster in sie selbst hinein. Drei Stücke für Marionettentheater von Circe. Erstes Stück. Ort Knossos auf Kreta. Zeit späte minoische oder helladische Periode. Personen. Minos, König von Kreta. Pasiphae, Königin, Gemahlin des Minos. Phaedra, Prinzessin und Tochter. Androgeos, Prinz und Sohn. Die Bühne ist erleuchtet von einer kleinen Lampe im Vordergrund. In der Mitte ein Thron. Minos darauf bequem regierend. Ihm zur Rechten sitzt Pasiphae. Sie strickt. 16, 17, 18. Phaedra tritt auf. Sie schmeichelt sich an die Seite ihres Vaters. Väterchen, Ich hätte eine Bitte, Federchen. Sprich, Fedra, mein Kind. Du weißt doch. Ich hätte gern etwas Geld, Väterchen. Das ist etwas anderes. Es braucht doch gar nicht viel zu sein, Väterchen. Du schlägst nach deiner Mutter, Fedra. Sie weiß sich auch nicht in die Verhältnisse zu schicken. 33, 34. Für einen König wärst du immer knausrig, Minos. Das hat nichts damit zu tun. Du bist schließlich der reichste König der ganzen minoischen Epoche. Und es braucht doch wirklich gar nicht viel zu sein. Deine Mutter hat mir immer Ausgaben verursacht. Meinst du noch immer das Labyrinth für meinen Bruder Minotaurus? Nenne Asterion nicht immer Minotaurus. 50. Es ist ein Missbrauch des königlichen Namens, Minos. Ich glaube vielmehr, dass im Namen eines Prinzen ein Stier nicht zu suchen hat. 6 und 9, 2. Jetzt habe ich mich verzählt. Also, Fedra, wie viel brauchst du? Nur ein bisschen. Ich will nach Athen. Ausgerechnet nach Athen. Theseus hat ihr geschrieben. Und ausgerechnet Theseus. Er will mich heiraten. Was Ariadne mit ihm passiert ist, macht dir nichts aus? Ach. Sie war immerhin deine Schwester. Er hat Ariadne die Ehe nicht versprochen. Sie hatte Gründe, sie sich selbst von ihm zu versprechen. Unzulängliche Gründe, wie sich herausgestellt hat. Fedra, bedenke, dass Theseus mindestens doppelt so alt ist wie du. Er wird nie erwachsen werden. Das fürchte ich auch. Du müsstest seinen Brief lesen, Minos. Ich kenne diese Art von Briefen. Und Fedra, bedenke ferner, er hat einen Sohn in deinem Alter. Darauf freue ich mich besonders. Ich werde ihm wie eine große Schwester sein. Und wenn er sich nun nicht wie ein Bruder benimmt? Dann nehme ich ihn bei den Ohren. So fängt es immer an. Lass die Kinder ihre eigenen Erfahrungen machen, Minos. 18, 19. Das ist 20, reine Zeitverschwendung. 20, aber schön. 23. Wie viel brauchst du? Das Licht verdunkelt sich für eine kurze Weile. Wenn es wieder brennt, sind 2 Jahre vergangen. Die Bühne ist unverändert. Der König und die Königin. Sie haben ihre Stellung nicht gewechselt, nur der Strumpf, an dem Pasiphae strickt, ist schon sehr lang. 82, 83. Ist die Post noch nicht da? Doch. 84. Und warum wird sie mir nicht vorgelegt? Ich wollte bis nach dem Essen warten. 85. Es sind schlechte Nachrichten dabei. Daran ist man gewöhnt als König. Androgeos, bring die Post herein. Androgeos tritt auf, reicht seinem Vater ein Bündel Briefe und bleibt danach in einiger Entfernung von ihm stehen. Guten Morgen, Vater. Morgen. Hier sind die Briefe. Alles Lappalien. Draußen ist noch einer. Warum werden mir nicht alle Briefe zugleich vorgelegt? Ich wollte bis nach dem Essen warten. Unsinn. Androgeos tritt in die Kulisse und führt nun Fedra herein. Er stellt sie vorn an die linke Seite der Rampe. Danach tut er, als überreiche er seinem Vater einen Brief. Minos schaut auf den Absender des imaginären Schreibens. Von Fedra? Wie hübsch. Minos zieht das nicht vorhandene Briefchen aus dem Umschlag und beginnt zu lesen. Fedra trägt jetzt ein weißes Schleierchen, das ihr Gesicht halb verdeckt. Sie sagt: Liebes Väterchen. Das liebe Kind. Seit sie weg ist, nennt mich kein Mensch mehr Väterchen. Ob sie wieder... Hätte ich nur auf dich gehört, liebes Väterchen. Siehst du, ich habe es gesagt. Aber kein Mensch... 89. Ich wollte ja warten bis nach dem Essen. Theseus, liebes Väterchen, ist in der Tat schon ziemlich alt. Und Hippolyt, sein Sohn, benahm sich auch nicht wie ein Bruder zu mir. Es half auch nichts, dass ich ihn bei den Ohren nahm, indem ich mich an unser Gespräch erinnerte. Man kann reden und reden. Aber du warst ja dafür, dass die Kinder ihre eigenen Erfahrungen... Lies lieber weiter. Da sagte ich zu Hippolyt, ich sei für Klarheit. Entweder er sehe in mir die große Schwester... Oder wir müssten zusammen durchbrennen. Du erinnerst dich, liebes Väterchen, dass ich nie für halbe Sachen war. Das ist richtig. Diese Unfähigkeit zu vernünftigen Kompromissen haben die Kinder von dir, Pasiphae. 91, 92, und so 3. gebe ich mir nun den Tod. Oh. Dazu bin ich fest entschlossen, obwohl es dich betrüben wird, liebes Väterchen. Wenn ich den Mut finde... werde ich es heute Abend noch tun. Spätestens aber morgen früh. Denn Theseus wird zurückerwartet von seiner Reise. Ich mag ihn nicht mehr sehen. Das muss verhindert werden. Schnell meinen Mantel, Pasiphae. Aber Pasiphae ist beschäftigt. Sie hat gerade eine neue Strickreihe angefangen. Du vergisst, dass der Brief mindestens 14 Tage gebraucht hat von Athen. Es ist viel zu spät. Meine Phaedra, mein Kind, du warst... Mit vielen Grüßen, deine Phaedra. Mein armes Kind. Lies doch zu Ende, Minos. War das nicht das Ende? Ach, hier unten. P.S. Dass du mich recht verstehst, mein liebes Väterchen. Ich tue es nicht wegen des Jungen. Er ist wie sein Vater. Er wird nie erwachsen werden. Er ist so, dass man ihn einfach lieb haben muss. Ich tue es meinetwegen, denn ich habe ihn nicht geliebt. Nicht richtig. Aber das ist mir erst eingefallen, als er schon weg war, denn er ist sofort abgereist. Das verstehe ich nicht mehr. Das habe ich mir gedacht. Ich hatte ihn weggeschickt. Das war recht von mir. Aber es war ohne Vernunft getan, denn es war herzlos. Und er hat es dummerweise ernst genommen. Vielleicht kannst du mich noch immer nicht begreifen, Väterchen. Dann hör noch einmal zu. Ich tue, was ich tue. Verstehst du das, Pasiphae? 26, 27. Das kann kein Mensch verstehen, Phaedra. Ich tue, was ich tue, weil man nicht leben soll, wenn man herzlos ist. Oder merkt, dass man ein Herz hat, dem das Notwendige immer zu spät erst einfällt. Deine Obige. Mein Kind. Meine Phaedra. Und das Schlimmste ist, dass du sie nicht einmal verstehst. Pasiphae rollt ihren Strumpf zusammen und steckt die Stricknadeln hinein. Das Licht geht aus. Zweites Stück. Ort, Uferlandschaft am Unterlauf des Acheron. Zeit, etwa 14 Tage vor der zweiten Szene des vorigen Stücks. Personen: Phaedra, die plötzlich verstorbene Königin von Athen. Tiresias, Wahrsager, ebenfalls tot seit einigen Tagen. Charon, Flussschiffe. Dazu gelegentlich die Stimme des Cerberus. Die rechte Seite der Bühne ist etwas erhöht. Sie stellt das Flussufer dar. Quer im Acheron liegt ein Fährboot. Charon steht darin hinter den Riemen, die er, wie alle Mittelmeerschiffe, stehend und dem Bug des Bootes zugewendet handhabt. Am Ufer sitzt Tiresias im Gras. Vom Rande der Ewigkeit her fällt ein schwaches, graues Licht auf die Szene. Hab dich doch nicht so, Charon. Vorschrift ist Vorschrift. Aber ich kann mich doch nicht ewig hier am Ufer herumtreiben. Das ist nicht meine Sache, Tiresias. Aber es muss doch in den Vorschriften eine Klausel geben für Leute, die wie ich auf Reisen sterben und um die sich niemand kümmert, weil sie keiner kennt. Phaedra tritt auf. Sie geht langsam das Ufer entlang auf Tiresias zu. Die Männer bemerken sie nicht. Der Fall ist nicht vorgesehen im Reglement. Du kannst dich darauf verlassen. Ich gebe es dir, sofort, wenn ich drüben bin. Ja, das sagen alle. Außerdem haben die da drüben selber kaum ein Hemd auf dem Leib. Da leiht ja keiner einen Cent. Lass mich dir aus der Hand lesen, Charon. Brauchst nichts dafür zu zahlen. Was soll mich an der Zukunft interessieren? Ich bin fest angestellt, Tiresias. Außerdem bist du ja blind, denke ich. Ah, so viel sehe ich wohl noch. Phaedra ist stehen geblieben und hat zugehört. Was streitet ihr euch denn? Er will mich nicht mitnehmen, weil ich kein Geld habe. Ich sitze den dritten Tag schon hier. Ich kann dir etwas geben, Tiresias. Du brauchst einen Obolus für dich selbst. Zufällig habe ich zwei bei mir. Da hast du aber Glück gehabt. Ist hier noch nie passiert. Phaedra gibt ihm das Geld. Charon beißt auf die Münzen, um zu prüfen, ob sie echt sind. Sie sind echt. Va bene. Steigt ein. Hast du vielleicht gedacht, mein Mann hätte mir falsches Geld mitgegeben? Phaedra und Tiresias steigen in das Boot. Sie setzen sich auf eine Bank im Heck. Charon legt ab. Ist es wahr, dass du Hand lesen kannst, Tiresias? Es war mein Beruf. Ein schöner Beruf. Mein ehemaliger Mann ist König. Oh, das ist auch ein sehr schöner Beruf. Hast du die Gabe schon als Kind gehabt? Nein, ich wurde erst Seher, als ich nichts mehr sah. Man hat es nicht leicht als Blinder. Wie bist du denn blind geworden? Ach, es war ein Infekt. Ich habe der Göttin Athene beim Baden zugeschaut. Das schlägt freilich auf die Augen. Ach, sie benahm sich ganz vernünftig zuerst. Bloß dann wollte sie wissen, wer es besser hätte in der Liebe, die Männer oder die Weiber. Meine Antwort hat ihr nicht gepasst und sie hat mir Badewasser ins Gesicht gespritzt. Davon ist es gekommen. Was hattest du denn gesagt? Ich sagte, die Weiber hätten es besser. Das hätte ich mir auch nicht bieten lassen. Nur, dass mir dein Badewasser wahrscheinlich nicht geschadet hätte. Wer weiß. Liest du mir jetzt die Hand? Ja, wenn du willst. Fedra setzt sich neben ihn und gibt ihm die Hand. Ruhig sitzen. Mein Gott, was ist der Kerl unfreundlich. Ja, viel ist nicht zu sehen. Das Licht ist aber auch zu schlecht hier. Na, ich meine die Hand. Viel ist nicht darin zu sehen. Aber die Leute haben mich immer interessant gefunden. Manchmal sogar etwas zu kompliziert. Oh, das legt sich schnell, wenn man es erst hinter sich hat. Eine gewisse Neigung zu Kopflosigkeiten ist noch zu erkennen, aber eine sehr ruhige Zukunft, sehr, sehr ruhig. Ich möchte beinahe sagen... Mein Gott! Da habe ich mich erschreckt. Ja, das ist der Hund, den Sie hier haben. Der Pluto? Ja. Ich... Pluto ist der Chef. Der Hund heißt Cerberus. Ach, wie vergesslich ich bin. Dankeschön. Und du meinst, dass es jetzt sehr still werden wird für mich? Gewiss. Es wird mir gut tun nach all der Aufregung. Ja. Wie kommt es, dass sie dir zwei Obolos mitgegeben haben? Theseus hat sie mir selbst in den Mund gesteckt. Zuerst nur einen. Aber er muss es sich überlegt haben. Und als ich plötzlich fühlte, wie er mir noch einen zweiten unter die Zunge schob, sind mir fast die Tränen gekommen. Ich war gerührt. Theseus war nett. Vielleicht zu nett. Ja, aber weshalb hat er dir denn zwei mitgegeben? Ich glaubte, er hat gedacht, dass es für mich womöglich mehr kosten würde. Ja, warum? Ich habe es nämlich selbst getan. Was? Ich habe mich selbst entleibt. Das hast du hübsch gesagt. Entleibt, sehr gut. Ach, ich weiß nicht. Wenn ich mich jetzt so anschaue, komme ich mir eher wie entseelt vor. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen bei einer Frau. Weshalb hast du es getan? Man tut so manches ohne rechte Überlegung. Aber sag, weshalb hat die Athene gerade dich gefragt, wer es besser habe in der Liebe? Ja, sie wusste wahrscheinlich, dass ich eine gewisse Zeit meines Lebens als Frau verbracht hatte und infolgedessen die rechte Übersicht besaß. Verkleidet? Nein, richtig, als Frau. Wieso? Ach, das ist ziemlich umständlich zu erklären. Ich war verliebt, aber sie machte sich aus einem anderen mehr als aus mir. In meinem Unglück bin ich in die Einsamkeit gegangen und wie ich zwei Schlangen da im Sande liegen sah, die sich gerade liebten, da habe ich mit dem Knüppel dreingeschlagen. Aber sie konnten doch gar nichts dafür. Ja, es galt doch nicht den Schlangen, sondern der Liebe, die sie trieben. Und sie haben dich gebissen? Nein, nein, die Schlange nicht. Es hat mich gebissen. Es. Irgendetwas. Und plötzlich war ich eine Frau. Ach. Ja, ich war auch sehr überrascht. Aber das Komischste war, dass ich das Mädchen jetzt verstehen konnte. Der andere sah wirklich viel besser aus als ich. Ich bin hingeeilt. Und wolltest es selbst bei ihm probieren? Ja, nur war es jetzt zu spät. Meine ehemalige Verehrte saß auf seinem Schoß. Oh. Ja, er hatte sich die Sache inzwischen überlegt. Wie dumm. Ja, es war sehr dumm. Und ich bin wieder in die Einsamkeit gegangen. Und wie ich die beiden Schlangen sah, die sich noch immer umeinander kringelten, da schlug ich wieder zu. Die Liebe ist eine zu schwierige Sache für unser einen. Nein, jetzt habe ich nicht mehr die Liebe gemeint, sondern das ganze Männerpack. Ich war wütend. Und da hat es dich zurückverwandelt? Ja. Ich war plötzlich wieder ganz der Alte. Das hatte ich mir gedacht. Aber... Herrje, dieses Biest! Ich erschrecke jedes Mal zu Tode. Ist es nicht etwas spät dafür? Ach so, ja, ja. Ich hoffe... Sie haben den Hund an der Kette. Keine Bange. Der weiß, dass an so einer Seele nichts zu beißen ist. Da hat er recht, Acharon. Ich komme mir richtig lumpig vor seit gestern. Aber eins musst du mir noch sagen. Ich verstehe trotzdem nicht ganz, warum du der Athene gesagt hattest, die Frauen hätten es besser. Nach dem, was du durchgemacht hattest? Ja, ich wollte ja auch sagen, die Männer haben es besser, aber... Das hätte ich auch gesagt. Ich auch. Aber sie stand doch da vor mir, müsst ihr euch vorstellen, und hatte gar nichts an. Und ich traute mich nur nicht ganz. Ihr versteht schon, es war ja immerhin Athene, da wollte ich ihr die Idee ein bisschen nahe bringen. Und ich sagte, die Weiber haben es gut in der Liebe. Oh, was haben die Weiber es gut, Athene, besser als die Männer noch. Aber sie hat nicht gemerkt, worauf das hinaus wollte und fragte bloß, wieso. Da habe ich gesagt, sie haben die leichteren Gelegenheiten. Das will ich meinen. Gelegenheit wozu? Aber Phaedra. Meint ihr wirklich? Na und ob? Ich weiß nicht recht. Wenn ich an mich selber denke... Ja, du bist eben vielleicht wirklich etwas kompliziert gewesen. Ach nein, in diesem Punkt war ich immer einfach. Und auch schnell zu verstehen. Das Licht geht aus. Drittes Stück. Ort. Unterwelt. Zeit bald nach Beendigung der minoischen Periode. Personen: Minos, ehemals König von Kreta, jetzt Richter im Hades. Nachmittags dienstfrei und das Stück spielt nachmittags. Ferner: Achilles, genannt eine glückliche Seele. Agamemnon, zweifellos eine beleidigte Seele. Tiresias, blinde Seele. Später dazu Phaedra, unbelehrbare Seele. Die Bühne ist dunkel ausgeschlagen. Es ist gegen 18 Uhr und Herbst. Und von der Lampe im Vordergrund fällt ein gemütlich fades Licht auf die Seelen, die herumsitzen. Da sitzen wir nun. Jeden Tag dasselbe. Es geht uns nicht schlecht, Achilles. Besser jedenfalls als oben. Tiresias, du warst doch früher Seher. Ja. Kannst du nicht mal etwas ahnen? Ja, was denn ahnen, Achilles? Einfach... irgendetwas Neues. Ja, das ist nicht so einfach, aber warte mal. Ich ahne, der Odysseus wird kommen. Wieso? Wird er sterben? Nein, Minos, noch lange nicht. Aber ich ahne, er wird kommen und uns fragen wollen, wie er weiterleben soll. Er ist doch immer unterwegs. Die Leute denken immer nur an uns, wenn sie in Not sind. Und was werden wir ihm sagen, wenn er kommt? Ich werde ihm erzählen, was mir passiert ist und ihm vor allem von der Heimkehr abraten. Und was soll er stattdessen tun, Agamemnon? Bleiben, wo er ist. Nein, besser noch, er soll in den ersten besten Krieg ziehen und dort sterben. Unter ehrenhaften Bedingungen, wie Achilles. Freunde werden ihn begraben, bei der Nachwelt wird er berühmt. Achilles hat ein schönes Los gehabt. Hör auf, Agamemnon. Agamemnon, der Odysseus will doch wissen, wie er leben, nicht wie er sterben soll. Man sollte ihm eben vom Leben abraten. Er will doch nur nach Hause und seine Ruhe haben. Du hast auch nichts dazugelernt, Minos. Zu Hause Ruhe haben, dass ich nicht lache. Du bist ein Pessimist, Agamemnon. Ich habe meine Gründe. Wir können ihm doch nicht sagen, er solle sterben, dann lebe es sich besser. Das ist doch Unsinn. Außerdem stimmt es nicht. Du meinst? Tiresias meint, wir müssten uns im besten Lichte zeigen. Ja. Das ist richtig, Tiresias. Ja. Wir blamieren sonst das ganze Leben nach dem Tode. Das Licht verdunkelt sich für einen Moment. Wenn es wieder aufleuchtet, ist der nächste Tag angebrochen. Aber es bescheint die gleichen Personen in der gleichen Haltung. Da sitzen wir nun. Jeden Tag dasselbe. Ist er nicht gekommen? Wer? Der Odysseus. Noch nicht, aber ich erwarte ihn jeden Moment. Und was sagen wir ihm nun? Sterben soll er. Ein Tod, wie Achilles ihn gehabt hat. Ich bleibe bei meiner Meinung. Hör doch auf, Agamemnon. Er will doch leben. Wenn er nach Hause kommt, bringt seine Frau ihn um. Oder der Verführer seiner Frau, als oft dasselbe herauskommt. Schaut mich doch an. Du bist eine Ausnahme, Agamemnon. Und Diomedes, lieber Achill? Diomedes lebt. Ja, aber auch nur, weil er sich gerade noch aus dem Staube machen konnte. Der Dolch lag schon unter ihrem Kopfkissen. Außerdem, was heißt schon leben? Mein Bruder Menelaos lebt auch und darf sich jede Nacht von Helena mit Paris vergleichen lassen. Den Vergleich würde ich nicht scheuen, Agamemnon. Wahrscheinlich hat er auch noch Grund, sich mit Deiphobos verglichen zu fühlen. Jede Nacht ein Wettrennen mit Gegnern, die man nicht kennt. Was für ein Leben. Du bist ein Pessimist. Sterben soll er, Achilles. Leben soll er. Natürlich soll er leben. Nur er will wissen, wie er leben soll. Das Beste ist, wir schweigen einfach, wenn er kommt. Wir lächeln ihn weise an, geheimnisvoll und zucken mit den Schultern. Du bist mir ein schöner Seher, Tiresias. Weißt du etwas Besseres? Ich werde ihm sagen, er solle es ruhig mit der Heimkehr versuchen. Schlimmstenfalls werde er umgebracht werden. Aber Minos, das ist doch keine Antwort. Ich werde ihm raten zu leben. Einfach zu leben. Irgendwie und irgendwo. Und wenn er Kühe hüten muss. Du bist mir ein schöner Held, Achilles. Aber recht hat er. Und wenn wir gar nichts sagen, blamieren wir uns bis auf die Knochen. Wiederum verdunkelt sich das Licht. Danach beleuchtet es die gleiche Szene und dieselben Personen in der gleichen Situation. Nur, dass inzwischen eine ganze Woche vergangen ist. Da sitzen wir nun. Jeden Tag dasselbe. Ist er noch immer nicht gekommen? Phaedra ist von den anderen unbemerkt hereingekommen. Auf wen wartet ihr denn? Ah, meine Freundin Phaedra. Wie schön, dass du uns Gesellschaft leisten willst, meine liebe Tochter. Wir warten auf Odysseus. Tiresias hat geahnt, dass er kommen und uns fragen wird, wie er leben soll. Seit wann schwärmst du für Phaedra, Agamemnon? Du machtest dir doch nie etwas aus Frauen. Ich habe eine Schwäche für Selbstmörderin Tiresias. Achille hat recht. Du bist wirklich ein Pessimist. Phaedra, sag, weißt du, was wir dem Odysseus raten sollen? Sterben soll er, wie Achill. Die Nachwelt wird ihn preisen. Hör doch auf, Agamemnon. Außerdem, die Nachwelt sind wir und ich finde es hier grässlich. Ich auch. Siehst du, Agamemnon, Phaedra sagt dasselbe. Ich würde meinen, er sollte es mit dem Leben einfach weiterhin versuchen. Schau an. Was höre ich da? Das Leben ist der einzige Ausweg, Väterchen. Ich habe es zu spät erkannt. Ich freue mich, dass du deine Tat bereust. Zum Nachdenken hat man hier ja Zeit. Leben soll er. Und wenn er Kühe hüten muss. Ich bin vollkommen deiner Meinung, Achill. Wenn es auch nicht gerade Kühe sein müssen. Was hat der Minos gegen Kühe? Seine Frau betrog ihn mit einem Stier. Es war ein Gott in der Gestalt eines Stieres. Liebe Phaedra, ihr vermutet in jedem Liebhaber einen Gott. Was tuschelt ihr da? Wir berieten, ob wir dem Odysseus nicht lieber raten sollten, er möge Schafe hüten, Väterchen. Schafe? Das ist richtig. Ja. Schafe sind besser. Wollen wir das festhalten? Ich bin dafür. Ich fasse also zusammen. Minos steht auf, geht 3 Schritte zur Rampe und deklamiert ins Publikum. Lieber Odysseus, nach bestem Wissen und Gewissen können wir dir nur empfehlen... Aber er ist ja doch noch gar nicht da. Aber er kommt. Vielleicht auch nicht. Man wartet hier unten die ganze Zeit vergebens. Hat einer eine Ahnung, wo er zurzeit überhaupt steckt? Er ist irgendwo noch unterwegs. Vielleicht hütet er ja schon Schafe. Das glaube ich nicht, Achilles. Ich habe ihn gekannt. Ich würde auch eher vermuten, dass er hinter einer Schürze her ist. Das war seine Art. Sieht er gut aus? Sehr gut. Etwas kleiner als ich, aber trotzdem sehr gut. Dann wird die Schürze, wie du dich ausdrücktest, Tiresias, dann wird sie hoffentlich vernünftig sein. Und weglaufen. Eben nicht, Agamemnon. Das Weglaufen war mein Fehler. Wenn ich mich richtig entsinne, liebe Tochter, so hat Hippolyt dir ja gar nicht richtig nachgestellt. Und das war sein Fehler. Aber was wird nur aus ihr, wenn er sich gar nichts aus ihr macht? Tiresias. Ja. Ich dachte, du wärest etwas vernünftiger geworden, meine Tochter. Ach, Väterchen, du verstehst noch immer nicht, dass vernünftig sein nicht heißt das Rechte, sondern das Passende tun. Richtig, Phaedra. Ich hoffe, sie machen sich was auseinander. Dann werden sie umkommen. Man kommt in jedem Falle um, Agamemnon. Man kann auch in Ehren umkommen. Ach, Agamemnon, ich halte von Ehre nur noch etwas, wenn sie Spaß macht. Richtig, Phaedra. Ich hoffe, sie macht sich was aus ihm. Und er sich was aus ihr. Wer weiß, Phaedra. Ja, wer weiß, Achill. Circes drittes Stück ist nur bis hierher überliefert. Es scheint an dieser Stelle finster geworden auf der Bühne, denn das Publikum ist aufgesprungen, als es nichts mehr sah, und hat gerufen: Ist dir etwas passiert, Circe? Oh nein, das Licht fiel nur um, Odysseus. Wie ungeschickt von mir. Es dürfte sich dabei um eines jener eiförmig flachen Dochtfläschchen gehandelt haben, die, für gewöhnlich aus Mykene importiert, trotz ihrer mangelhaften Standhaftigkeit in der ganzen homerischen Welt und später gang und gäbe waren. Die Unruhe war noch nicht beendet. Das Publikum... Soll ich dir helfen, Circe? Nein, Odysseus. Ich finde mich schon zurecht. Ein Stuhl wurde gerückt, tappende Schritte, dann... Wo bist du denn, Circe? Hier, Odysseus. Und nun bedenkt, was das Gerücht aus ihr gemacht hat. Bedenkt, was ihr von Circe wisst. Tochter der Sonne, Enkelin des Ozeans. Woher kommt der Hang, alles so zu verkleinern? Es ist Feigheit, alles göttlich gleich zu nennen, was das gewöhnlich ein wenig übersteigt. Das große Mühlrad, das Zukunft aus dem Dunkeln schaufelt und uns mit Schicksal und Geheimnissen überschüttet, das ist göttlich, das allein. Wir vergeben uns gar nichts, wenn wir nicht alles gleich begreifen und erklären können. Ein Mensch zu sein und es zu überstehen, ist auch nicht wenig. Meine Affären sind euch bekannt, die Geschichten des Odysseus. Der kurzsichtige junge Mann, den ich bei den Phäaken traf, hat deutlich seinen Teil daran gehabt. Auf Chios hat er diktiert, was zu berichten war. Und seinem Sklaven aus Phönizien wuchs eine Löwenpranke bei der Reinschrift. So erfuhr ich für meinen Teil, dass alle Löwenpranken von der Welt nichts sind, verglichen mit dem großen Gang der Sterne, die unser Leben wirklich lenken. Kurz, ich saß hier unter den Phäaken, am Tisch des Königs, ganz allein. Ich griff nach dem Wein. Da dämmerte die Stimme des Demodokos in meinen Ohren. Und ich hörte, wie er den anderen sagte, wir hätten uns von Circe die mutigen Seelen gerne bereden lassen. Das war wahr. Und um nicht gänzlich schweigsam und unhöflich zu erscheinen, setzte ich den Becher ab und fasste die Geschichte ungefähr zusammen, indem ich sagte, wir blieben ein Jahr und hatten es gut. Als nun das Jahr vorüber war, sagte ich eines Morgens, ich stockte, ich bemerkte, dass jedermann am Tische schmunzelte, am unverhohlensten Alkinoos. Das wirkte mir die Worte in den Hals zurück. Ich schwieg. Jetzt aber lasst mich reden, aus Protest. Was für ein Jahr! Ich liebte Circe und sie erwies sich als eine Geliebte einfallsreicher, als ich zu hoffen je gewagt hatte. Wir liebten uns und das erdachte sich die merkwürdigste Geschichte. Wenn ich bedenke, wo wir uns trafen, wann und vor welchen Ohren wir zum ersten Male sagten, ich bin Circe, ich Odysseus. Wenn ich bedenke, wie es anfing und wie es ausgegangen ist, so erlebten wir, ich weiß es anders nicht zu sagen, den Rückweg einer Liebe. Es begann mit einem strahlenden Finale. Unsere Arme waren Harfensaiten, unsere Küsse sangen. Doch in der nächsten Nacht erschrak ich schon zum ersten Mal. Sie begann sich plötzlich vor mir zu schämen. Mit einem Male war es mir nicht mehr erlaubt, ihr nachzuschauen, wenn sie durchs Zimmer ging. Und sie vergaß sich erst wieder, als sie von neuem in meinem Arme lag. Bald spielte sie nicht mehr Theater. Sie sagte, es falle ihr nichts mehr ein, keine neuen Stücke. Sie fing auch an, sich mir in den Weg zu stellen, wenn ich zu meinen Leuten wollte, die sich noch immer Nacht für Nacht mit ihren Mädchen und den Husaren unten im Paradies der Pferde trafen. »Geh nicht hinunter«, sagte sie, »triff sie woanders, wenn diese Mädchen nicht dabei sind.« Es war mit einem Male, als hätten wir etwas zu hüten. Und sie, auch ich nun, wir wurden immer ängstlicher, es könnte uns verloren gehen. Dann lag sie einmal eine ganze Nacht steif wie ein Stock bei mir und rieb nur ihr Gesicht an meiner Schulter. Wir wurden rot, wenn wir einander sahen. Zuletzt kam eine Zeit, da taten wir vor anderen Menschen, als hätten wir uns nie gesehen. Da war das Ende nicht mehr weit. Der Anfang war gekommen. Es kam ein Morgen, da trieb es ihn hinaus, hinaus auch aus der Stadt. Es führte ihn, ohne dass er sich versah, durch Schilf und Dschungel, und plötzlich fand er sich am Meer, er stand vor seinem Schiff. Er schlug die Hände vor die Augen. Mein Schiff, meine Flügel. Wann hatte er zum letzten Mal gedacht, mein Schiff? Es lag da im Morast, halb auf der Seite, in Zotteln hing das Tauwerk, der Mast war durchgespalten von einem Blitz, der schwarze Rumpf, der rote Schnabel, die Farbe abgeblättert, die Plankenfugen aufgesprungen. Alles war verdorben. Es roch nach Aas. War das das Ende? Es dauerte eine ganze Stunde, bis er die Kraft fand, heranzutreten und es anzurühren. Aber es war stumm. Nichts antwortete ihm mehr, als er sacht über seine Seite strich. Er war ein armer Mann. Abends sah er Perimedes in der Rue du Dragon. Er blieb stehen und sagte: Steuermann, ich war bei unserem Schiff. Perimedes schlug die Augen nieder, als wären auf dem Pflaster Goldstücke zu vermuten. Eurylochos kam hinzu. Er fragte, was es gäbe, und Perimedes sagte ihm: Odysseus war beim Schiff. Sieht schön aus, was? Aber wir brauchen es ja nicht mehr. Wenn man es recht bedenkt, so hätten wir uns manches ersparen können, wenn wir gleich bei den Lotophagen geblieben wären. Mir hat es damals auch gefallen, da auf Menings. Aber das Paradies der Pferde, da kommt das ganze Lotophagenland nicht mit. Übrigens, Odysseus, ich fange nächste Woche an in der Garküche bei der Kaserne an der Ecke. Sie suchten einen zweiten Koch. Odysseus sagte: Zweiter Koch, Eurylochos. Schön. Und die anderen? Man muss von unten wieder anfangen. Die anderen... Was ist? Odysseus atmete. Er sagte: Morgen früh bei Sonnenaufgang seid ihr alle beim Schiff. Perimedes schaute ihn verdutzt an. Eurylochos lachte. Das wird seine Schwierigkeiten haben, Admiral. Eurylochos, du sorgst dafür, dass alle da sind morgen früh. Du bist nach mir der erste Mann an Bord. Wie wäre es, wenn sich der allererste Mann an Bord die Mühe selber machte? Odysseus ließ sie stehen. Am anderen Morgen waren sie zur Stelle, Eurylochos und Perimedes und etwa 30 Mann. Es fehlte fast die Hälfte, aber fürs Erste war es genug. Am Abend sah man wieder, dass das Schiff ein Schiff war, aber noch lange war es kein gutes Schiff. Es wurde auch kein gutes Schiff mehr. Das sah Odysseus nach einer Woche. Da sagte er: Morgen gehen wir in See. Keiner gab Antwort. Am Abend ging er zu Circe. Er fand sie nicht zu Hause. Mitten in ihrem Zimmer blieb Odysseus stehen und wartete. Das Theater stand in der Ecke. An schlaffen Fäden hingen Minos und Agamemnon zwischen den Kulissen. Phädra lag kopfüber auf dem Boden. In einer Ecke hockte wie ein Straßenbettler Held Achilles. Er bückte sich und griff hinein, um ihn zurechtzusetzen. Da sagte es hinter seinem Rücken: Das geht nicht. Dem Achilles ist ein Faden abgerissen. Gib her, er ist schnell wieder angeknüpft. Er ließ Achilles fallen und drehte sich um. Ich habe dich gar nicht kommen hören, Circe. Sie schaute ihn aus großen Augen an, dann lächelte sie sehr sacht und sagte: Ich aber sehe dich gehen. Er wollte ihr etwas erwidern, erklären, was es auf sich habe mit seinem Schiff, mit seinen Leuten, mit ihm selbst. Sie aber legte ihm den Finger auf den Mund und sagte: Sei still. Gehst du heute Abend schon? Und wenn er es auch nicht wollte, es sprach aus ihm: Ja, heute Nacht. Ich habe die Zeit bis zum Morgen allein auf meinem Schiff verbracht. Ich lag beim Mast wach bis zum Morgen und sah die Sterne gehen und viele Meteore fielen. Es war August. Und es ist so viel Unglück in meiner Brust gewesen, dass es sich fast wie Glück anfühlte. Und wenn es mit mir reden wollte, sagte ich einfach: Warte bis morgen. Warte bis morgen Nacht. Wartet, Sterne, bis morgen Nacht. Dann rührt die Spitze meines Masts euch wieder um. Der nächste Tag verging, bis wir das Schiff zu Wasser hatten. Ich fragte nicht, wer fehlte, ich zählte sie auch nicht im Stillen, aber als alle Mann nach ihren Riemen griffen, malte die Abenddämmerung die Lücken auf den Ruderbänken grau an. Ich sagte nicht ein Wort. Warum sollte ein schlechtes halbes Schiff nicht eine schlechte halbe Mannschaft haben? Und konnten das Schiff und seine Mannschaft besser sein, nachdem ich sie ein ganzes Jahr vergessen hatte? Perimedes fragte, welchen Kurs er halten solle, als wir querab vom Kap Circei standen. Der Wind war südlich. Ich sagte: Halt auf See hinaus. Eurylochos warf lauernd ein. Du wolltest nach Süden, sagtest du heute Morgen. Halte auf See hinaus, Perimedes. Was wollen wir im Westen? Einen Wind suchen, Eurylochos, der uns dahin bringt, wohin wir wollen. Wir haben wenig guten Wind gefunden bisher. Ich schwieg. Der Bug des Schiffes war nach Westen umgeschwungen. Und die Dämmerung verlosch. Mitten in der Nacht rief es von vorn, Land voraus, Odysseus. Ich schrak hoch aus meinem Halbschlaf. Voraus schäumten große Felsen in der Finsternis. Ich rief, Perimedes, was liegt an? Eurylochos saß am Steuer. Er hatte Perimedes abgelöst. Osten liegt an. Jetzt sah ich, dass sich die Sterne alle gedreht hatten. Eurylochos war auf Gegenkurs gegangen, während ich schlief. Die Felsen schäumten hoch und gefährlich, im Norden aber sah ich flachen Strand. Ich sagte, wir laufen die Küste an und warten, bis der Wind gedreht hat. Halte 2 Strich mehr nach Norden. Nach einer halben Stunde sahen wir die Bucht von Kimmeria weit und still sich vor uns auftun. Bald schabte sich unser Kiel in den silberhellen Sand hinein. Ich ließ das Schiff auf den Strand holen. Die Leute lagerten sich um ein Feuer. Ich nahm Eurylochos beiseite und fragte ihn, ob er müde sei. Eine halbe Nacht macht mich nicht müde. Dann komm mit. Ich habe mit dir zu sprechen. Das Land war lang und flach und weit. Der Mond im letzten Viertel ging auf. Wir schritten ihm entgegen. Du willst mich sprechen? Eilt es dir so sehr? Oh nein, ich habe Zeit. Wir schritten weiter. In meinem Kopf drehte sich ein Karussell. Was sollte ich ihm sagen? Ich, der ich den Weg ja selbst nicht wusste, der zu gehen war. War es nicht recht gewesen, dass er das Schiff gewendet hatte, als ich schlief? Was hatten wir auf See zu suchen, im Westen, wenn wir nach Hause wollten? Wir gehen, um den rechten Wind zu suchen. War das nicht einfach eine Ausrede gewesen, weil ich keine bessere Antwort wusste, als Perimedes wissen wollte, welchen Kurs er halten sollte? Sie wollten nicht mehr weiter, das war mir klar. Und ich? Wer etwas finden will, hat auf dem Meer etwas zu suchen, die anderen nicht. Und plötzlich fielen mir die Augen des alten Fischers ein, der bei den Lotophagen vor mir gesessen hatte. Er lächelte mich an, ganz nahe. Ich sehe dich 2-mal an deinem Ende, Odysseus, sagte es. Ich bin gespannt. Aber in Wahrheit war er stumm und schaute mich nur an, jetzt in der Nacht, und lächelte, und es sah aus, als wiege er den Kopf. Da griff es mich beim Arm. Es war Eurylochos. Ich schüttelte ihn ab. Was willst du? Du hast geschwiegen bis jetzt, obwohl du sprechen wolltest. Ich hatte vor zu schweigen, aber jetzt rede ich. Was willst du? Ich will nicht weiter mit. Dann geh zur Hölle. Keiner will mehr mit. Es muss ein Ende haben, Odysseus. Lass uns in Frieden bleiben, wo wir sind. In Ithaka wird es Frieden geben. Wir haben Ithaka vergessen, alle. Es wird euch wieder einfallen, wenn es in Sicht kommt. Es wird uns nicht in Sicht kommen, Odysseus. Hör zu. Sie haben mir gesagt, ich soll dich fragen, ob du uns nun in Frieden lässt. Es muss ein Ende haben. Nein. Und dann geh allein! Er stieß mich an der Schulter weg. Ich fuhr herum, da stand er hinter mir, in seiner Hand ein langes Entermesser. Geh, sag ich dir. Ich sprang und fiel ihm in den Arm, aber Eurylochos war schneller. Er griff mich an der Gurgel und würgte mich und schob mich von sich. Ich sah das Messer in der Luft. Da hat es mich getroffen. Da traf mich, was sie den milden Pfeil Apollos nennen. Der traf mich in den Rücken und traf mich schwarz und schwer und schärfer als alle Messer von der Welt und fuhr in mich hinein. Ich griff mir an die Kehle, aber Eurylochos hatte mich losgelassen, erschrocken. Und da mich keiner hielt, bin ich gestürzt. Und wie ich so lag und nichts mehr denken konnte, knirschten die Füße des Eurylochos im Sande. Er ging, dann lief er immer schneller, er lief fort. Und es war still. Und Andres kam. Die Schatten sind gekommen. Sie waren groß und kamen mir ans Ohr. Und Agamemnons Stimme war es, die da sagte, Stirb. Stirb, Odysseus. Stirb wie Achill. Aber Achilles raunte leise. Leb irgendwo und irgendwie, nur lebe. Und plötzlich sah ich sie. Ich sah sie da in mir. Agamemnon hing in der Kulisse und Achilles hockte wie ein Straßenbettler hinter meinen Augen. Und nun kam Circe. Der Faden ist ihm abgerissen. Gib her, er ist schnell wieder angeknüpft. Und wie sie es sagte, durchfuhr es mich nun ganz. Der Pfeil drehte sich in meiner Brust. Eine fremde Hand stieß ihn nach und er durchschnitt mich und mein Herz und er schnitt tief in mich hinein. Ich schmeckte seine Eisenspitze auf der Zunge und es hat aufgebrüllt in mir und alles wurde schwarz. Schwarz eine ganze Welt, als hätte ich die Sonne zu lange angeschaut. Sie fragten ihn, kommst du allein zurück? Eurylochos war stehen geblieben, weit genug vom Feuer, dass sie sein Gesicht nicht sehen konnten. Odysseus ist tot. Da sprangen welche auf und Eurylochos wich zurück und sagte, was keiner recht verstand und alle doch zugleich begriffen. Odysseus ist bei den Toten. Nun schlief keiner mehr. Sie hockten um das Feuer, das auszugehen drohte. Eurylochos saß zwischen ihnen, unruhig, weil er Perimedes im Rücken fühlte. Doch den hatte der Blitz am schwersten wohl getroffen. Was nun? Und... Vielleicht kommt er ja zurück. Du hörst doch, dass er tot ist. Eurylochos war doch dabei. Was hat Eurylochos genau gesagt? Bei den Toten ist er, hat er gesagt. Was hast du gesagt, Eurylochos? Er war plötzlich verschwunden. Wir gingen und plötzlich war er verschwunden. Ich rief und rief und lief nach allen Seiten, aber nichts als sonderbare Luft. Er war verschwunden. Ist er abgestürzt? Nein, da ist ganz flaches Land. Glatter Boden und Kraut, das drüber hingewachsen ist. Pappeln, Weiden, da und dort, sonst nichts. Kein Versteck für nichts. Dann ist er bei den Toten. Dann kommt er wieder, sag ich dir. Er kommt nicht wieder. Dann kommt er wieder, sag ich dir. Eine Hirtin hatte ihn gefunden. Als er die Augen aufschlug, fand er seinen Kopf in ihrem Schoße liegen und ihre Hand lag auf seiner Brust und die andere hielt seine Stirne sacht. Er sagte nichts. Auch sie war still und hielt nur seine Stirn. Doch wie er nach einer Zeit die Augen ganz aufmachte, sah er, dass die Hand, die seine Stirne hielt, braun war und schwielig von der Arbeit. Die andere aber, die auf seiner Brust, war hell und schmal im ersten Morgenlicht und sie war still, wenn sie sich auch bewegte und wirkte auch, wenn sie ganz stille war. Und wenn er von einer Hand auf die andere schaute, dann war ihm jetzt, als schaute er von einem Adler auf eine Taube. Seltsam war nur, dass beide Hände wie ein Adler und beide auch zugleich wie eine Taube waren, obwohl sie sich in gar nichts glichen. Und so sagte er, ohne aufzusehen von diesen Händen, »Bist du auch aus Ägypten, wie der Robbenschläger?« Es lachte ein wenig über seinem Kopf. »Du musst nicht denken, sie seien alle aus Ägypten, die dir helfen wollen.« Dann lag er wieder still und schloss die Augen und spürte nur das sachte Streichen dieser wunderbaren Hände auf seiner Haut. Langeweile, bis die Stimme über seinem Kopfe endlich sagte, »Geh jetzt. Geh zu deinem Schiff zurück. Du kannst jetzt wieder gehen.« Er aber sagte, »Lass mich noch eine Weile.« Doch die Stimme sagte, »Du musst jetzt gehen, Odysseus. Sie brauchen dich. Sie streiten sich. Du kannst auch wieder gehen. Und ich muss zurück zu meiner Herde. Sie verliert sich sonst. Ich muss sie suchen. Versuch es. Du kannst wieder gehen.« Und sie schob sanft nun seinen Kopf von ihrem Schoß ins Gras, stand auf und ging. Und der Mann im Gras hörte, wie ihre leichten Schritte sich entfernten. Als sie verschwunden waren in der stillen Luft, da stand auch er auf. Es ging. Es ging, wie sie gesagt hatte. Der Pfeil saß tief, das spürte er. Niemand würde ihn je herausziehen können, nie mehr. Und das war sonderbar und neu zu denken, dass man von nun an leben musste mit dem schwarzen Pfeil im Rücken, der ihn durchbohrt hatte. Sein Herz, ihn selbst. Man würde leben müssen mit dem Pfeile. Das wusste er. Und er schritt langsam, um es zu versuchen. Kein Schritt war leicht, von nun an keiner mehr, doch es ging. Und langsam, Schritt für Schritt, ging er den Weg zurück, den er dem dünnen Monde entgegengegangen war. Der stand nun im Zenit, schon halb verblasst. Ich fand sie schlafen, als ich kam. Das Feuer war ausgegangen. Sie lagen da wie hingemäht, als hätte es sie im Streit erstickt. Ich hockte mich in ihrer Mitte in die Asche. Sie war noch warm. Rühr dich nicht, sagte sie in mir. Rühr dich nicht mehr, als Not tut. Vielleicht lässt es sich dann ertragen. Mit dem Pfeil. Da saß ich still, bis einer halb den Kopf hob und mich fragte. Ist es wahr, dass du bei den Toten gewesen bist? Ich überlegte. Eurylochos hat es gesagt. Ich nickte. Ja, das kann man sagen. Nun erwachte einer nach dem anderen. Ist es schwer, hinzukommen? Ich sagte, der Rückweg war sehr schwer. Lasst uns das Schiff zu Wasser bringen. Dann wollen wir versuchen, nach Ayaya zurückzukehren. Auch Circe sah ich noch einmal. Aber alles war anders geworden. Es war etwas geschehen. Für Liebe war nun keine Zeit mehr und was gewesen war, war jetzt wie eine Geschichte, die ganz fremde Leute erlebt hatten an unserer Stelle. Ich weiß, dass du gehen willst. Du willst weiter. Ich werde lange mit dir gehen, so weit wie meine Gedanken an dich reichen und ich den Weg weiß. Ich lachte. Weißt du den Weg? Oh ja, Odysseus. Ich weiß ihn ein ganzes Stück weit. Ich kenne dich gut. Es ist nicht schwer zu sehen, welchen Weg du gehst. Hör zu. Und alles ist gekommen, wie Circe es gesagt hat, sagte der Mann am Tische des Alkinoos. Und er schwieg lange in Gedanken, bis der König ihn fragte, war das das Ende? Das Ende war erbärmlich, König Alkinoos, sagte der Mann. Wir machten uns davon bei Nacht und Nebel und liefen mitten in den Sturm hinein, der kam. Zuerst erschlug es Perimedes im Morgengrauen. Die Ra traf ihn, als unser Mast brach und krachend auf die Ruderbänke schmetterte. Ich schrie sie an, sie sollten das Tauwerk kappen und ihn über Bord rollen lassen, aber sie waren vor Entsetzen wie gelähmt. Ich griff selbst nach der Axt und hackte in die Wanden, die uns wie Polypenarme umschlungen hielten. Aber keiner half mir, und wie die See den Mast nun hin und her warf und der Baum alles zu Boden walzte, was zuckend unter ihn geriet, sprang Eurylochos über Bord und alle anderen sind ihm nachgesprungen. Ich blieb allein auf meinem letzten Schiff. Das Meer verschluckte die Gesichter eins nach dem anderen. Sie kehrten sich mir erschrocken zu im letzten Augenblick, ehe sie versanken, und ich war allein. Allein auf meinem letzten Schiff, bis auch mein letztes Schiff gesunken ist. Ich musste schwimmen. Dann warf eine Woge mir eine Planke zu. Daran hielt ich mich fest und trieb 2 Tage bis Ogygia. Das war das Ende. Der König schaute ihn an und sagte verwundert, da fehlen 7 Jahre, Odysseus. Ich war 7 Jahre in Ogygia, sagte der Mann. Das war das Ende. Was konnte danach anderes kommen als Geschwätz? Sie saßen da mit offenem Maule und haben mich angestarrt, als wäre ich ein Ungeheuer. Dann ging das Fragen los und ich log wieder. Da fand ich, dass sich das Misstrauen nicht gründlicher beschwichtigen lässt als mit Lügen. Naubolos hatte sich über den Tisch geworfen und schaute mir scharf in die Augen. König Alkinoos versuchte mir zu helfen. Es sitzt kein Vagabund an meinem Tisch, Naubolos. Kein Mann, der sich ein Hemd aus Lügen machen müsste. Odysseus trägt meinen Mantel. Aber gerettet hat mich nun Nausikaa. Sie saß im Schatten des großen Pfeilers, still verschwiegen. Jetzt hob sie ihren Kopf und sagte fest. Und ich bin es gewesen, die ihm den Mantel gab. Es fehlen 7 Jahre in der Rechnung. Sie fehlten wirklich. Es klaffte ein 7 Jahre breites Loch da, mitten im Gerücht. Es waren die Jahre bei Calypso, von denen keiner etwas wusste. Was man von mir erzählt, stammt aus der Zeit, als meine Gefährten noch bei mir waren. Sie haben schwadroniert in jedem Hafen und brachten unsere Abenteuer und was ihnen selbst noch dazu einfiel, an den Mann. Vom Tage aber, wo ihre Gesichter verschwunden sind, vor meinen Augen, einzeln in der Sturmsee vor Sizilien, von diesem Tage an wird es still um mich. Einsilbig, wie ich herausgefunden habe. Man kennt nur das Skelett der Zeit noch und nickt, wenn es Calypso heißt und 7 Jahre und Ogygia. Mehr kennt man nicht. Und ich selbst habe stillgeschwiegen. Nur eins, das geht mir durch den Kopf. Sind es wirklich 7 Jahre gewesen? Das scheint mir viel zu sein. Vielleicht sagt man nur 7 Jahre, weil 7 Jahre in der Rechnung fehlen, die ich nicht begleichen kann. Seht an, ich war geschlagen. Und mehr als einmal? Ich saß am Hafen von Ogygia und flickte Netze für die Fischer. So verdiente ich mein Brot. Ich schwieg, ich hatte keinen Namen mehr. Ich war allein. Ich weiß nicht, wie viel Zeit so hingegangen ist. Nichts zählte dort die Tage? Ich zählte auch nichts mehr. Und dann ist es gekommen. Über dem Hafen lag ein kleines, zierliches Haus im Grünen mit einer Terrasse und einem weißen Säulengang ringsum. Es hieß, es stünde leer. Die Leute sagten, die Dame sei verreist seit langem. Und wirklich sah man höchstens einmal das Gesicht einer nubisch-schwarzen Köchin, die auf der Terrasse saß und Gemüse putzte. Es muss im 2. oder 3. Jahr gewesen sein, als es plötzlich durch den Hafen ging. Sie ist zurück. Calypso ist zurück. Ich flickte weiter meinem Netz. Wer war Calypso? Ich kannte nicht einmal den Namen. Bald sah man sie. Und sie ging spazieren. Sie kam zum Hafen, eine schöne Frau, reich, schön, vollkommen. Aber gerade an diesen Tagen hatten die Fischer Pech. Die Netze hakten oft am Grunde und Odysseus hatte alle Hände voll zu tun. Eines Abends sprach sie ihn an. Sie wollte wissen, wer er sei. Ich sagte ihr, ich hätte keinen rechten Namen. Die Leute nennten mich den Netzeflicker. Da fragte sie, woher er käme. Von überall her. Und du wirst bleiben? Ja und nein. 2 Tage später bat sie ihn, ihr einen Korb hinaufzutragen in ihr Haus. Er sei zu schwer für sie und ihre Köchin sei nicht mitgekommen. Bring ihn am Abend, es eilt nicht. Sie saß in einem Schaukelstuhl im Garten. Reich, schön, vollkommen. Sie saß zurückgelehnt und wippte durch die Abendluft. Sie war das gerade Gegenteil von Helena, so sehr sie ihr auch ähneln mochte auf den ersten Blick. Doch Helena, sie war die Quelle aller Frauen. Calypso war das Ergebnis dann am Ende. Sie schwatzte und versuchte, ihn auszufragen. Sie wollte wissen, wo er wohne, wie er es mit dem Essen halte, lauter Unsinn. Zuletzt bot sie ihm an, er könne in ihrem Hause ein Zimmer haben, wenn er bereit sei, ihr am Abend 1 Stunde oder 2 bei der Gartenarbeit mitzuhelfen. Odysseus schaute sie groß an, drehte sich auf dem Absatz um und ging. Eines Nachts spürte ich, dass sie mich beobachtete, als ich am Strande saß. Da zog ich mich aus, tat meine Kleider unter einen Stein und sprang ins Meer. Als ich mich umschaute, stand sie, wo ich gesessen hatte, und ging nicht wieder fort. Da schwamm ich weit hinaus. Nach einer Stunde nahmen Fischer ihn in ihr Boot. Sie fischten mit einer sausend hellen Lampe am Bug des Bootes, das lautlos durch das Wasser glitt. Sie gaben ihm eine Decke und er blieb an Bord die ganze Nacht. An den Riemen stand ein alter Mann, im Bug sein Sohn. Der stand groß und schwarz im Lampenschein, stach Barben und Brassen mit dem Dreizack und holte auch Tintenfische und Polypen herauf. Die schlüpften wie ein Bündel Schlangen um die Gabelzinken. Der Junge riss sie los, biss ihnen ins Genick und warf sie dann ins Boot. Später glitten sie lautlos in eine hohe Grotte aus weißem Fels. Sie strahlte auf im Licht der Lampe. Da saß auf einer Klippe eine Ratte. die fischte in aller Ruhe. Sie saß geduckt und schnellte ihre Pfoten in das Wasser, wo ganze Schwärme kleiner Fische verschlafen schwebten, griff sich ein und fraß ihn auf. Mich ekelte. Dann begriff ich, dass sie schön war in ihrer großen Seelenruhe. Doch zuletzt kam mir der Ekel wieder. 2 Stunden vor Morgen setzten die Fischer ihn am Strande wieder ab. Er fand seine Kleider wieder, warf sie über. Ein Schauer überlief ihn. Er begann zu laufen. Sie hatte im Gebüsch gewartet. Als er vorüberrannte, rief sie ihm leise zu: Du frierst ja. Komm, Odysseus. Doch sind es wirklich 7 Jahre ganz gewesen? Ich denke, aber ich bekomme sie nicht zusammen, wenn ich zähle. Eine lange Zeit war es gewiss. Welch eine lange Zeit. Ich will nicht sagen, ich hätte es nicht gut bei ihr gehabt. Sie las mir jeden Wunsch von meinen Augen. Sie hatte keine Kinder, nicht zu meiner Zeit. Daher war sie so unermüdlich. Doch bald sind mir die Wünsche ausgegangen. Kalypso war schön und süß, reif und erfahren und unglaublich einfach zu verstehen. Sie war fast schlank und dennoch war alles wie Lianenarme, was ihn umstrickte. Er konnte nur schwerlich atmen in der Umschnürung. Er schwamm wie auf Wellen, wenn er bei ihr lag, wie in einer Matte, die schwebt. Und mitunter kam er sich vor, als wäre er ein Akrobat gewesen. Ein Künstler unter einem Zirkusdach, der vom Trapez springt und Saltos in der Luft dreht. Nun war er abgestürzt. Das war's. Ich war abgestürzt. Und lag und wand sich nun im Netz und wusste nicht, wie er wieder auf die Beine kommen sollte in den weichen Maschen. Die Zeit ist mir so lang geworden, dass es wirklich 7 Jahre gewesen sein können, die ich auf Ogygia verbrachte. Sie waren unversehens dann zu Ende. Und das ist so gekommen. Jemand hatte einst Kalypso 2 Spiegel zum Geschenk gemacht. Sie waren golden eingefasst mit langen, schlanken Griffen für die Hand. Sie waren sich fast gleich, nur dass bei dem einen ein Fuchskopf über den Rand schaute, auf dem anderen schlug ein kleiner Pfau sein Rad. Kalypso sagte ihm, Gott Nereus habe sie ihr einst geschenkt nach einem Gartenfest. Das nächste Mal waren die Spiegel ein Geschenk des Atlas. Sie merkte den Widerspruch sofort und korrigierte sich geschickt, indem sie ihm erklärte, nur der mit dem Fuchs sei von Nereus, der andere von Atlas. Mir war das alles recht. Je länger die List ihrer Freunde wurde, umso leichter wurde mir ums Herz. Ich fühlte mich entlastet von der Pflicht zu Dank und Treue, denn es stand nun fest, dass ich ihre Tugenden mit anderen teilte. Er lag im Bett. Sie saß an ihrem Tischchen und spiegelte sich. Er ließ sie reden und war sich selbst ganz überlassen, sich und dem, was seine Seele sich beim Zuschauen dachte. Da sagte es... Sie ist ein wenig dumm. Aber es widersprach doch... Nein, dumm ist sie nicht. Sie hat alles ganz genau verstanden, was du ihr je von dir erzählt hast. Sie war auch selbstverständlich, bis aufs Haar. Dann ist sie langweilig. Und wieder widersprach es... Es wird immer langweilig, wenn man einander gar zu gut versteht. Was bleibt denn für den Rest? Nichts. Kein Geheimnis mehr. Aber sich langweilen ist schlimm. Da widersprach es nicht. Es nickte mit dem Kopf in ihm und gab jetzt zu, Langeweile ist das Schlimmste, was dir passieren konnte, Odysseus. Das ist wahr. Das ist ganz ohne Zweifel wahr. Mach ihr ein Ende. Und das war schnell getan, noch in der gleichen Nacht. Er wartete, bis sie schlief. Da stand er auf und ging ans Fenster. Doch draußen war auch feucht sanfte Dunkelheit und Stille, die ganze Süßigkeit der Nacht. Er steckte die Lampe an und setzte sich an ihren Tisch. Schminktöpfe standen da, Lack für die Fingernägel aus Ägypten, ein langer, spitzer Griffel aus Stahl, Gott weiß wozu, und zwischen allem lagen ihre Spiegel. Ein fremder Mann schaute ihm daraus entgegen. Doch als er zu ihm sagte, »Armer, alter Hund«, bewegten sich auch seine Lippen, »armer, alter Hund«. Er probierte, ob er sich nicht in beiden Spiegeln zugleich sehen könnte. hielt sie einander gegenüber und schaute schräg hinein, und da geschah etwas. Die Spiegel spiegelten einander. Sie warfen sich ihr eigenes Bild zu. Dann war der Rand erreicht. Ich stockte. Kalypso und Odysseus im Gespräch. Wir beide im Gespräch, wenn Schweigen besser wäre, weil wir uns doch nichts mehr zu sagen haben. Er fuhr auf und bedachte sich. Er wusste, es war ein Geist, der ihm die Spiegel in die Hand gespielt hatte heute Nacht. Der Geist. Sein guter, böser Geist. Den fragte er. Wie geht das Ballspiel weiter, Geist? Bohre ein Loch in den einen Spiegel und schau hindurch. Das war die Antwort. Ich nahm den Griffel und durchbohrte den Spiegel mit dem Fuchs. Das Metall war dünn und weich und gab schnell nach. Ich schaute durch das kleine Loch auf den anderen Spiegel. Da sah ich, wie es weiterging. Ein ungeheurer Raum durchbrach die beiden Spiegelflächen nun mit einem Male. Ich sah sie hundertfach jetzt, einander widerscheinend, eine Allee von Pfauen und von Füchsen. Ein Abgrund von blauer Spiegelleere. Da sagte es hinter ihm vom Bette her, »Was tust du denn da, Odysseus?« Ich schrak auf, doch ich fing mich sogleich und antwortete, »Ich konnte nicht schlafen, da habe ich mich in deinen Spiegeln angeschaut.« »Sind sie nicht schön?« »Ja, nur habe ich jetzt in den einen ein Loch gebohrt.« Kalypso fuhr aus dem Bett. »Meine Spiegel!« »Sei beruhigt, schau einmal hindurch. Du wirst dich besser sehen nun. Wenn du recht zuschaust, siehst du sogar uns beide.« Er hielt ihr die Spiegel. Kalypso spähte mit einem Auge durch die Bohrung und rief, »Wie schön, jetzt habe ich 100.000 Spiegel!« Und es ist wirklich, als lägen sie sich in den Armen. Sie gehen ineinander auf. Sie auch. Schau genau hin. Oh, ich sehe alles. Sie seufzte halb zu sich selbst. Eine Frage und eine Antwort 100.000 Mal. Du schwärmst. Sag, was du siehst. Mit einem Wort. Kalypso atmete. Ich sehe die Unendlichkeit. Das hatte ich nicht bedacht. Sie hatte recht. Man sah wirklich die Unendlichkeit, wenn man durch das Loch da schaute. Aber ich widersprach ihr. Ich sagte, nein, Kalypso, es ist das Nichts. Sie hat die ganze Nacht geweint. Am Morgen war sie schwach und übernächtig, aber zärtlich und besorgt um mich wie immer. Und schenkte mir die schönsten Bäume ihres Gartens für mein Boot. Am selben Tage noch begann ich es zu bauen. 17 Tage hat mich dieses Boot getragen, bis der Sturm kam und Kalypsos Bäume auseinanderriss. Ein Sturm war es. Womöglich tat es auch ein Gott aus Rache für den zerstörten Götterspiegel, ich weiß es nicht. Es war sicherlich ein Gott. Doch Gottes Hilfe war es auch, was mich zu den Phäaken brachte. So war das Ende, König Alkinoos. Schwieg ich in mir. Er brauchte schließlich nicht alles zu erfahren. Es war schon lange Stille in der Halle, als ich aufschaute. Die Gäste waren fortgegangen, einer nach dem anderen. Und auch der König stand nun auf und sagte, »Gute Nacht.« Sie hörten »Der sechste Gesang«, Roman für den Rundfunk in drei Abenden von Ernst Schnabel. Zweiter Abend. Die Personen und ihre Sprecher waren: Erzähler Matthias Wiemann, Odysseus Wilquart Flieg, Nausikaa Ellen Schwiers, Alkinoos Kaspar Brüninghaus, Circe Ann Höhling, Hirtin Gisela Zoch. Die Figuren der Marionettenspiele waren: Minos Walter Richter, Pasiphae Trude Tanda, Charon Walter Starz, Tiresias Peter Esser, Achilles Jürgen Goßler, Agamemnon Werner Hinz, Ton Friedrich Wilhelm Schulz, Musik Hans-Werner Henze, Regie Gerd Westphal. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk aus dem Jahre 1955. Den dritten Teil des Hörspielklassikers bringen wir am kommenden Samstag zur gewohnten Hörspielzeit.